Gestern, als wir gierig die Gezeiten leckten, die wie Lava aus dem Tropfstein brachten und uns in der Arche wiederfanden, wann's wo? Nicht sicher, welches Tier es über den Rand der Klippe schafft, die Welt liegt im Friedhof der verwaisten Kuscheltiere, die mit ihren Kulleraugen traurig schauen. Hast du schon einmal den Friedhof der Kuscheltiere gesehen? Also man gräbt ein Loch, mindestens ein paar Meter tief. Filmangabe hier P18 und nimmt ein wenig Löschkalk, Trockenkorngröße extra fein. Mal Mord der kleinen Götter? Ich meine, fuck. Was ich dort zu sehen bekam, das war definitiv ein Horrorfilm.